an der schönen blauen Donau. Ein Radl-Reise-Berichtspodcast von Nele. So, servus, hallihallo, pfiat's euch. Wie sagen denn die Badener? Ich weiß es gar nicht. Einfach ein herzliches Hallo zu meiner allerletzten Donau-Radreise, nicht nur Donau, sondern generell Radreise, Folge 12, die finale Folge. Ja, ich bin inzwischen seit gestern zu Hause gut angekommen. Ein paar meiner engen Lieben wissen es natürlich schon und alle anderen dürfen das jetzt noch hier hören. Ja, ich habe mich dann ja, wie gesagt, dazu entschieden, nicht so lange in Friedrichshafen zu bleiben, einfach aus wettertechnischen Gründen. Die Unterkunft war wirklich sehr, sehr mäßig. Hätte ich noch kurz auch was dazu sagen, jetzt gleich. Ja, und daher war ich sehr dankbar, dass erst Valentin und dann auch vor allem Roland mich darauf gebracht hat, dann doch noch 3 Tage mehr Radeln mit einzuplanen, sprich am Rhein entlang bis Basel auch zu radeln und nicht den Zug zu nehmen. Das habe ich dann getan und bin dann am 2. August von Friedrichshafen nach Schaffhausen geradelt. Zuerst habe ich morgens sozusagen ausgecheckt da in der Airbnb-Wohnung. Ich muss gestehen, ich hatte vergessen, den Gastgeber zu fragen, wie wir es denn machen und so weiter. Und dann wollte ich nicht klingeln bei ihm unten, der wohnt da in dem Haus. Und dachte, ist okay, ich lege den Schlüssel gut sichtbar auf den Tisch in dem Zimmer und schreibe ihm das noch und habe ihm noch ein bisschen einen Aufpreis Geld hingelegt für Roland, der ja 2 Nächte mit dazu kam. Aber es war wirklich ein ultra kleines Zimmer. Wir haben dann einfach da nur noch eine Matratze reingelegt. Darum hatte ich aber auch gebeten, weil er hatte uns erst 2 Einzelzimmer angeboten. Aber dann haben wir gesagt, nee, das ist jetzt nicht so passend nach 4 Wochen Wiedersehensfreude und alles. Und dann hat er das gemacht, aber es war wirklich alles, also eine ziemlich runtergerockte Wohnung, absolut renovierungsbedürftig. Es hingen wirklich keine Lampenschirme, nix, einfach nur Glühbirnen, Tapeten waren teilweise runtergerissen. Es war auch nicht wirklich sauber. Jo, dementsprechend habe ich auch nur ein kleines Aufpreisal sozusagen hingelegt. Und bin dann Richtung Hafen, um dort den Katamaran nach Konstanz zu nehmen. Weil über den Bodensee musste ich ja noch rüber und den umradeln, das hätte noch mal einen Tag länger quasi gebraucht. Und so hatte ich mich vorher schon informiert, es gibt halt die normale Fähre, die braucht aber so 2,5 Stunden. Und der Katamaran braucht netterweise nur 50 Minuten. Und dann dachte ich, wenn ich dann noch ordentlich radeln muss, leiste ich mir sozusagen den Katamaran, da kann man auch das Fahrrad mitnehmen, wunderbar. Hat alles gut geklappt. Ich habe dann auf dem Schiff gefrühstückt, was sehr, sehr voll war. Also ich war echt eingequetscht, auch zwischen irgendeiner Familie da am Tisch. Aber alles gut soweit. Mir war am Schluss ein bisschen schlecht, weil dann doch Seegang ging. Und alle, die mich kennen, wissen, wie schnell mir schlecht wird. Ja, hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, der Reisekaugummi hat mich dann gerettet in Konstanz. Das ist halt bei mir so, aber dann ging es wieder gut. Außerdem dann sich aufs Fahrrad schwingen, tut dann ja auch gut die frische Luft. Während dieser Fahrt meldete sich eben dann tatsächlich der, ich nenne ihn jetzt mal Airbnb-Typ von Friedrichshafen und fragte eben, wann wir auschecken. Und dann habe ich mich entschuldigt und gesagt, oh, ich bin schon weg, aber Schlüssel liegt da und da und Geld auch und so weiter. Und das fand er dann irgendwie nicht so toll und er fand auch das Geld nicht ausreichend für Roland. Und ja, hat sich dann ziemlich beklagt und er sei so enttäuscht und ich weiß nicht was. Und dann dachte ich, ja, dann schreibe ich ihm jetzt auch noch mal, dass ich das jetzt eigentlich alles okay fand, außer klar, Checkout nicht ganz so elegant, mich für entschuldigt, aber auch sozusagen den Aufpreis ihm erklärt, dass ich halt die Wohnung wirklich ziemlich runtergerockt fand und ich mich da nicht sehr wohl gefühlt habe, auch nicht sauber war. Ja, und dann hat sich da noch leider ein ziemliches Wortgefecht zwischen uns beiden entfacht. Also der wurde dann auch wirklich beleidigend und eigentlich muss man sowas dann immer lassen, ich weiß, aber dann immer noch hin und her und her und hin. Ja, war so ein bisschen emotional und belastend und ich dachte dann aber, ah, wie gut, dass ich da jetzt weg bin. Und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt hat das dann so irgendwie für mich Friedrichshafen auch nochmal in der Ansicht geschmälert. Also Friedrichshafen kann nichts dafür, dass es so doofe Typen gibt wie den. Aber so letztendlich, eigentlich wusste ich es ja schon, Friedrichshafen ist einfach nicht keine besonders schöne Stadt. Der Hafen ist nett, aber sonst, ja, es ist auch, glaube ich, durch die ganzen Technik-Sachen, also sage ich mal eher so die Industriestadt am Bodensee, nicht ganz so dolle. Und es war auch ein Stück weit eine kleine Schnapsidee, da mehrere Tage zu verbringen. Wie gesagt, vom Durchreisen kenne ich Friedrichshafen. Und letztendlich habe ich dann im Nachhinein gedacht, ich hätte ja auch an dem Ankunftstag noch nach Konstanz rüber schippern können und einfach in Konstanz irgendwo absteigen. Aber ja, generell sind eben wirklich die Preise am Bodensee unglaublich frech, also wirklich super, super, super frech. Und damit hat er sich eben auch immer wieder rausgeredet oder begründet, dass er ja so günstig schon noch eh schon sei und ich wüsste ja gar nicht, was die anderen Unterkünfte kosten und so weiter. Ja, finde ich so ein bisschen abturnend. Egal. Abhaken. Ich war dann, kam gut in Konstanz eben an. Sehr, sehr schön ja dort. Und habe mich dann dazu entschieden, auf der Schweizer Seite weiter zu radeln. Das konnte man auch quasi nochmal entscheiden. Ja, das war sehr, sehr schön. Direkt am Wasser, direkt am Rhein dann, beziehungsweise der Wirt. Das ist ja dann erst noch der Untersee. Es ist alles noch sehr, sehr breit. Sieht man auch ein bisschen auf den Fotos. Ist ja klar. Und dann verengt sich es in Anführungszeichen wieder irgendwann erst zum Rhein. Letztendlich dann eher erst so kurz vor Stein am Rhein, würde ich sagen, ist es dann so richtig wieder klassisch Rhein. Ja, aber eben wirklich, ich war sehr, sehr glücklich über die Strecke, wunderschön, Rheinradweg, gut beschildert, jeder Links-Rechts-Knick und so weiter. Und ich war super happy und dankbar, dass ich mich doch nochmal aufs Rad begeben habe und nicht da eben in Friedrichshafen hängen geblieben bin. Hat total Spaß gemacht, hat saugut und auch einfach so die Entscheidung, ich radel jetzt letztendlich doch alles zurück. Ja, hatte ein absolut gutes Gefühl. Ja, dann ist mir tatsächlich ein Radler also nicht entgegengekommen. Wir haben uns mehrmals überholt, ich ihn, er mich und so weiter, bis er mich dann auch angequatscht hat, wo ich denn hinfahre heute und so. Ja, und dann sind wir bis Stein am Rhein zusammengeradelt. Er ist von Andermatt gestartet am Rhein und will bis Mannheim radeln. Er kommt eigentlich aus Horb am Neckar, kenne ich eben auch von meiner Neckar oder von unserer Neckar-Radtour. Ja, soweit. War ganz nett und in Stein am Rhein war mir aber dann nach einer kurzen Pause auch überhaupt das Örtchen kurz gucken und ein bisschen was festspannen und so weiter. Ja, und er wollte weiter und dann haben wir uns verabschiedet. Alles gut, genau. Und ich fand es dann auch ganz gut, wieder alleine zu radeln, weil es ist wirklich so, wenn man alleine radelt, guckt man wirklich viel mehr auf die Landschaft und saugt das alles viel intensiver auf. Und wenn man zusammen radelt, ist einfach eher die Kommunikation und das Miteinander das Schöne und Nette. Und das habe ich dann kurzzeitig auch wieder genossen, sich auch auszutauschen, wo er schon so überall war und so. Aber eine Sequenz und dann war auch wieder das Alleinradeln schön. Ja, Stein am Rhein selber, kennen vielleicht auch einige Leutchen von euch, ist halt so ein schnuckliger touristischer Ort. Aber für eine kurze Pause da direkt am Rhein auf einer Bank war das wunderbar und Pipi machen in der Touristinfo und so weiter. Dann ging es weiter nach Geilingen, was ich auch kenne. Auch da bin ich schon mal durchgeradelt mit Erik, mit dem Tandem irgendwie, glaube ich, oder bei unserer Bodensee-Königssee-Radtour auch noch. Und vor allem erinnert mich Geilingen an meine liebe Freundin Michaela und ihren Sohn Clemens, der da sehr, sehr lange in der neurologischen Reha Kinder- und Jugendklinik war, die sehr, sehr gut ist. Und ja, Clemens war ja wirklich sehr, sehr schwer schädelhirnverletzt und war da, wie gesagt, einige Monate zusammen mit Michaela in Geilingen. Deswegen habe ich dort auch ihr einen lieben Gruß geschickt und ihr und Clemens gedacht. Und Geilingen generell, also Geilingen an sich war ich nicht, weil es so ein bisschen am Ort oben liegt. Aber ich war dort am Rhein natürlich wieder und dachte, Mensch, da kam dann auch die Sonne raus. Könnte ich ja mal eigentlich in den Rhein springen. Da ist auch wirklich so eine Art Strandbad, wo man aber einfach so reingehen kann. Aber leider gab es da ein Badeverbot aufgrund von E. coli-Bakterien. Keine Ahnung, wie die da reinkommen, aber dem habe ich gefolgt und gedacht, nee, ich muss mir jetzt nicht noch am Schluss eine Magen-Darm-Erkrankung reinziehen sozusagen. Ein, zwei Leute sind dann später doch auch, habe ich gesehen, wie die drin waren. Jo, also ich wollte es nicht riskieren, obwohl ich mich darauf gefreut hätte, nochmal in rein zu springen. Das war ich nämlich jetzt letztendlich gar nicht leider. Aber ja, war so. War auch noch sehr starke Strömung wieder so von den vielen Regenfällen und so vom Gewitter. Daher habe ich mich einfach für ein Radler am Rhein entschieden, also ein Getränk dort in der, ja, an dem Biergarten sozusagen, der dort auch war, und habe mich dann einfach dort an Rhein gelegt, in die Sonne gelegt und einen kleinen Powernap gemacht. Das war auch wunderbar. Dann ging es weiter am Rhein bis Schaffhausen eben. Genau, und dort wartete meine Unterkunft. Auch die war schnell zu finden und auch sehr gute Lage. Also ganz direkt an der Spitze der Altstadt und eben auch zentral am Rhein. Wunderbar, war einfach ein einfaches Backpacker-Hostel, Hotel. Letztendlich war es eine ziemlich krasse Raucherkneipe oder Restaurant. Die mich da empfangen hat, war auch ein einziger Aschenbecher, ehrlich gesagt, aber sehr, sehr freundlich alles. Und das Zimmer war dann wirklich absolut okay, sauber, klein, aber wirklich fein, Dusche auch okay, alles bestens. Ja, und ich habe mich gefreut, meine nun inzwischen 3-Flüsse-Tour gestartet zu haben. Eben erst so lang die Donau, dann den Inn und nun am Rhein. Das fühlt sich echt total gut an. Dann musste ich mir natürlich noch ein bisschen die Altstadt angucken, weil ich festgestellt habe, wenn ich dann in Schaffhausen war, war ich eigentlich nie dort in der Altstadt, kannte die noch gar nicht. Ja, auch einfach klein, schnucklig, nett. Ein Kaffee dann im Strandbad getrunken, was sehr cool ist. Das ist echt so richtig so eine kleine, wie so eine Badeanstalt mit Stegen und so Bassins, die sie da extra so angelegt haben. Und trotzdem ist es das Rheinwasser. Ja, und da war echt coole Stimmung. Da lagen sie überall rum und eben, wie gesagt, das Kaffee dann auch da direkt am Wasser. Das habe ich sehr, sehr genossen. Dann ging es zurück in die Unterkunft, Dusche und dann nochmal in die Altstadt und diesmal beim Mexikaner essen, um eben auch mal wieder die Nationalität des Essens zu wechseln. Das war sehr, sehr lecker. So Wraps gegessen und einfach auf dem Platz noch den Abend genossen. Schwäbische Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen, Stunde, Dulm und Biberach, Neckarbeere, Dullesbach. Am nächsten Morgen habe ich mich dazu entschieden, nicht dort irgendwo zu frühstücken in Schaffhausen, schon gar nicht in der Raucher, in dem Rauchercafé dort. Die sagte zwar, ja, sie haben so ein bisschen Kaffee und Hörnchen, aber nee, ich dachte, ich radel nach Neuhausen, also Nähe Rheinfall schon. Und habe mir dort einen Bäcker ausgeguckt. Letztendlich wurde es dann trotzdem auch ein Frühstück in einem anderen Backpacker-Hotel, die da Frühstück angeboten haben. Ja, und dann ging es direkt weiter zum Rheinfall. Ich kenne den schon eher sehr gut. Ich war da mindestens zweimal schon und als Kind natürlich auch schon mal und so. Aber ich dachte, irgendwie kann ich da jetzt auch nicht einfach so dran vorbeiradeln. Deswegen ging es dann doch zum Rheinfall. Man fährt da wirklich noch mal kurz am Schluss ziemlich hoch da durch den Wald rauf. Aber mit meinem E-Bike ging das natürlich alles bestens. Fahrrad abgestellt. Und ja, da ist ja dann auch so eine nette Burg. Da ist übrigens auch eine Jugendherberge drin. Ich habe die zwar nicht mehr gesehen, vielleicht gibt es die auch nicht mehr, aber ich kann mich an die noch erinnern. Die ist natürlich super von der Lage, wirklich direkt am Rheinfall und eben in dieser netten alten Burg. Ja, dann sah ich, dass die Plattform, wo man wirklich dann auch den Rheinfall so richtig gut sehen kann, dass die Eintritt kostete. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm und merkte dann aber beim letzten Mal, waren wir auf der deutschen Seite, also auf der anderen Seite, und da konnte man einfach so direkt hin und dann auf die andere Seite natürlich zum Rheinfall gucken. Und dort, wo ich jetzt war, war halt wirklich da direkt sozusagen der Rheinfall. Und das lassen die sich halt bezahlen. Da hatte ich jetzt keine Lust, weil ich ja wirklich nur noch mal nur so kurz gucken wollte und das Ganze ja auch schon kannte. Man konnte dann aber trotzdem mit einem Aufzug, so einem gläsernen Aufzug, was nicht so doll für mich ist, weil ich so irgendwie ein bisschen Höhenangst habe, ein Stück nach unten fahren, und da sah man dann auch schon auf den Rheinfall, und dann gab es doch auch noch mal Treppen nach unten, und dort war dann schon auch die Aussicht auf den Rheinfall zu haben. Ja, und dann aber ging es wirklich los mit Radeln. Ich dachte jetzt aber mal los. Da ich ja eben schon eher oben war, nenne ich es jetzt mal, blieb ich auch eine Weile dann radelnderweise noch oben, und es war nicht so viel direkt am Rhein, sondern eher so durch eben schöne Landschaften. Und was ich wirklich dann auch noch genossen habe, waren einfach so ganz nette Schweizer Dörfli. Und habe dann auch erst gemerkt, ach, jetzt freue ich mich, dass ich ja auch noch durch die Schweiz fahre. Wie schön, denn das ist dann mein fünftes Land, was ich durchradelt habe, geworden. Und zwar eben Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn und jetzt eben die Schweiz. Fand ich ganz schön. Also eine Drei-Flüsse-Tour und eine Fünf-Länder-Tour wurde das Ganze jetzt. Ja, am späteren Mittag zog dann ziemlich rasch ein Gewitter auf. Ich hatte das zwar schon so ein bisschen in der Wetter-App gesehen, aber das ist immer ja sehr punktuell, wie ihr wisst. Und oft hat sich's dann nicht bewahrheitet, die Ankündigung. Deswegen dachte ich, einfach mal radeln und gucken. Hab dann schon auch noch mal auf den Regenradar gesehen und auch gesehen, oh ja, das kommt jetzt schon recht schnell. Also guckst du mal, wo du irgendwie dich unterstellen kann. Bestenfalls eigentlich eher irgendein Gasthaus suchen. Ich hatte eh ein bisschen Hunger und dachte, könnte ich ja eigentlich das Gewitter zu einer Mittagspause in einem Gasthaus nutzen. Aber das erste Gasthaus, auf das ich zugesteuert bin, hatte zu, wegen Ruhetag, ist ja klar. Logisch, wenn man mal eins auf die Schnelle braucht, weil es kam wirklich dann schon ganz schön schwarz von der anderen Seite mir entgegen. Und dann war halt so die Frage, boah, radel ich weiter oder nicht? Und ich dachte, ah, dahinter ist jetzt aber noch mal ein Ort, komm, jetzt sauste da noch hin. Kam dann wieder an einem Gasthaus vorbei, was aber auch wirklich generell geschlossen war. Ich kann mir vorstellen, Corona-Opfer, also es sah wirklich leider recht verlassen aus. Und habe dann gedacht, komm, weiter, ich werde schon noch was finden. Aber letztendlich kam dann direkt dahinter nur ein Industriegebiet, wo kein Gasthaus zu erwarten war. Und dann kam mir auch ein anderer Radler schon entgegen und der sagte nur, oh, das sieht nicht gut aus. Und dann dachte ich, nee, jetzt riskierst du es nicht noch weiter, was auch richtig war. Bin dann umgedreht und wieder zu dem vorigen Ort zurück, wirklich wahnsinnig gesaust, weil dann fing es auch schon an zu regnen. Bin dann auch kurz echt in schon so einen Platzregen gekommen, hatte gehofft, nicht jetzt noch von Hagel oder so überrascht zu werden und bin echt mega reingetreten und bin wieder zu diesem geschlossenen Gasthaus, wo ich schon wusste, da war so ein Vorbau, der ja nicht so ganz vertrauenserweckend war. Also der war halt so aus Holz und Stroh und Plastik, aber ich dachte, besser als nix. Und da habe ich mich dann untergestellt und dann ging es auch wirklich sofort richtig, richtig krass los. Und es kam wirklich ein sehr starkes, heftiges Gewitter runter mit Starkregen, mit Hagel, mit Donnerblitz direkt. Also das Gewitter war wirklich direkt über uns. Also einmal hat es dann ordentlich gekracht. Da bin ich sehr erschrocken. Ich bin da auch nicht so die Heldin mit Gewitter und hatte echt auch ein bisschen Schiss. Und das hat gehofft, dass dieses Dach es hält und so weiter. Gegenüber war aber auch ein Haus und da stand auch ein Mann auf dem Balkon. Ich dachte, wenn es jetzt schlimmer irgendwie wird, dann flitze ich einfach zu dem rüber. Da gab es auch eine Garage, wo ich mich dann auch vielleicht noch hätte hinflüchten können. Aber es ging alles gut. Es war zum Glück wirklich eher dann auch ein kurzes Gewitter. Und so konnte ich dann habe ich noch andere Radler gesehen. Genau, die hatten sich da in so einer kleinen Bahnhofshäuschen, also mini, so einer Haltestelle untergestellt. Und zu denen bin ich dann rübergefahren, es hat noch ein bisschen geregnet und habe gefragt, wie es denn so aussieht, ob sie Internet hätten und Regenradar geguckt haben. Ich war ja in der Schweiz und da hatte ich dann auch noch Probleme mit Internet und SMS, also überhaupt Empfang und so weiter. Und die sagten, ja, das wird jetzt besser. Und dann bin ich weiter geradelt, war dann zwar trotzdem weiter Regen, aber jetzt auch nicht total stark. Und ich dachte, jetzt kommen endlich mal meine Regenklamotten in Einsatz. Ich habe die ja jetzt hoffentlich eben nicht umsonst 8 Wochen mit mir rumgeschleppt, rumgeradelt. So kamen die voll in Einsatz, auch mit Schuhschutz und so, der wirklich super schlau ist, damit einem eben nicht von der Regenhose das in die Schuhe läuft, alles bestens. Und so dachte ich, ja, dann sind eben meine ersten 2 Radeltage mit Regen gewesen und nun die letzten 3 Tage. Dann soll das so sein. Und dazwischen, wie ihr wisst, hatte ich ja mega Sauglück und bin immer, wirklich immer trocken geblieben. In Bad Zurzach habe ich dann eine Pause gemacht. Ich war dann auch gerade auch mit Regen und allem. Strecke war jetzt auch nicht so wahnsinnig schön. Etwas demotiviert und dachte schon, ach, weiß nicht, und jetzt wirklich noch weiter radeln und so weiter. Und habe dort aber auch noch mal einen Gasthof dann endlich gefunden und habe eine schöne, leckere, warme Flätli-Suppe gegessen. Das tat dann sehr, sehr gut. Ja, und dann waren es noch 10 Kilometer. Das war dann auch echt okay bis Waldshut. Ja, und man fährt dann erst ganz am Schluss über die Brücke nach Deutschland. Davor war noch Koblenz, lustigerweise, in der Schweiz. Und dann ging es über die Brücke und dann kommt man direkt nach Waldshut. und dann auch ziemlich direkt zu meiner Unterkunft, die diesmal an einem Campingplatz war, am Rhein-Camping, der eben direkt am Rhein liegt. Und da hatte ich ganz mutig ein Vierbettzimmer gebucht. Ich hatte irgendwie Bock auf dieses direkt am Rhein zu sein und auch Campingplatz. Und dann dachte ich, eine Nacht schaffe ich das schon auch mal mit anderen Mädels. Aber letztendlich war es so, dass ich dann alleine in dem Vierbettzimmer war. Kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Corona-Auflage war. Die fragte mich nämlich eher, ja, mit wie vielen Leuten kommst du denn? Und ich so, nee, ich bin allein. Und dann sagte sie, ja, sie sind allein in dem Zimmer. Und das war dann echt natürlich cool, hatte ich da so ein Vierbettzimmer für mich alleine, konnte mich ausbreiten, alles bestens sauber und auch einen direkten Blick eben dann auf den Rhein aus dem Fenster raus. Das war echt nett. Außerdem gab es, das wusste ich schon von den Rezensionen, ein sehr gutes Campingrestaurant. Da sollte ich sogar einen Tisch reservieren, weil das wohl immer sehr voll ist, hat sie mir geraten. Das habe ich getan. Dann habe ich auch dort einen Kaffee getrunken in diesem Restaurant. Es war, wie gesagt, regnerisch und ich wollte einfach nur einen Schnuckel-Nachmittagabend verbringen. Ja, da lief dann ein Lied, was mich sehr stark an Finn erinnert hatte. Und so saß ich dann da so auf den regenbegossenen Rhein guckend und habe dann auch so ein Stück weit echt meine Reise nochmal resümiert und merkte auch, oh ja, die geht jetzt wirklich zu Ende. Und da schlugen so zwei Herzen in mir. Auf der einen Seite absolute Vorfreude auf Heimkommen und meine Liebsten wiedersehen und alles auch jetzt mal gut mit rumreisen und ständig Unterkünfte, Fremde und alleine essen und überhaupt alleine sein. Und auf der anderen Seite, ja, war ich es einfach gar nicht mehr anders gewöhnt, als immer wieder weiterziehen. Und so war das dann schon auch ein bisschen traurig, so, oh ja, das geht jetzt zu Ende. Und ja, habe dann einfach auch nochmal an Finn gedacht und dass das echt gut war, da nach Budapest geradelt zu sein und ihn so mitgenommen zu haben. Ja, und da flossen dann auch ein bisschen Tränen, ehrlich gesagt, weil dieses Lied auch sehr rührselig ist. Aber war alles trotz allem soweit gut. Ja, dann habe ich noch im Zimmer mir es gemütlich gemacht im Bett und habe nach der Route nach Basel geguckt, merkte dann, dass Komoot mich irgendwie über den Rhein schickt, obwohl da gar keine Brücke ist und dann noch gegoogelt, dass da eigentlich eine Fähre fährt, aber die fährt nur am Wochenende und so. Habe dann noch die Route ein bisschen rumgelenkt, so dass ich über eine Brücke komme und so weiter. Abgespeichert, fertig und wusste auch, okay, vor mir liegen dann nochmal 71 Kilometer von Basel bis Freiburg. Also sollte ich da schon dann auch am nächsten Tag einigermaßen zügig losfahren. Kam dann auch endlich dazu, mal wenigstens meine Folge 9 nochmal nachzuhören, ob das dann alles soweit okay ist, was ich euch da so alles erzähle. Ja, und habe dann einfach eben in dem besagten Campingrestaurant noch sehr, sehr, sehr lecker gegessen. Hab dann auch gesehen, dass es da noch so einen Camping-Gemeinschaftsraum gab, wo auch dann zwei Pärchen, glaube ich, saßen und gequatscht haben. Es waren auch Radler, die sich ausgetauscht haben. Und dann dachte ich, ja, sowas hätte ich mir eigentlich eher öfters gewünscht, eben so Gemeinschaftsunterkünfte, wo man abends zusammenkommt. Und die haben da auch auf so einer, es gab eine Herdplatte gekocht. Aber ehrlich gesagt, an diesem Tag war ich froh, ein Zimmer zu haben und auf keinen Fall ein Zelt und auch was einfach gekocht gekriegt zu haben. Denn es war wirklich recht ungemütlich. Und da dachte ich, boah, nee, jetzt in so ein Hundehüttenzelt gehen, wäre ehrlich gesagt nicht mehr so recht meins. Ja, somit habe ich mich dann lieber in mein, ich sag mal, Jugendherbergs Radelzimmer da niedergelegt und bestens geschlafen. So, nun war dann schon mein vorletzter Radeltag vor mir und zwar eben, wie gesagt, nach Basel. Ich hatte ein Frühstück auch noch im Rhein-Camping bestellt sozusagen, was dann wieder eher für Kleinele nicht so schlau war. Ihr erinnert euch vielleicht an den Spruch, ich esse nicht für 12 Frühstück. Diesmal waren es 14,50 und das ist auch bestimmt alles gerechtfertigt, aber ich kann einfach überhaupt gar nicht so viel frühstücken. Es gab Ei und Schinken und Wurst und Brötchen und Marmelade sowieso nicht. Ja, das habe ich dann schon wieder fast bereut, weil ich es fast, also aber auf keinen Fall geschafft habe, habe mir aber dann das zweite Brötchen noch geschmiert, war ja eh sozusagen meins für unterwegs. Und trotzdem war das natürlich gut, dort frühstücken zu können. Und dann ging es los und ich habe immer noch so ein bisschen hin und her überlegt, deutsche Seite, Schweizer Seite, aber habe mich dann für die deutsche Seite entschieden, die auch den Rheinradweg natürlich hat, eine andere Beschilderung, aber eben natürlich auch Rheinradweg. Und die ist einfach ein Stück kürzer. Ja, und da es eh jetzt schon eher relativ weit auch war, da diese 70, 71 Kilometer, dachte ich, muss ich es jetzt nicht noch verlängern mit diversen Schleifen an dem Rhein. Es war eine sehr, sehr schöne Strecke, diesmal wieder direkt am Rhein, also richtig schön, ein bisschen wild, auch eher so ein Wanderweg, an dem man so am Anfang fährt, aber wirklich direkt am Rhein. Ja, beeindruckend war für mich, dass man dann auf der anderen Seite direkt ein Atomkraftwerk sehen konnte, richtig, ja, halt ziemlich nah und direkt und groß natürlich. Habe ich dann auch kurz geschluckt, dachte ich, wow. Die Waldshuter sind ja da auch ganz schön dem ausgesetzt und natürlich die Schweizer Seite auch. Ich wusste nicht, was es für eins ist. Ich habe es jetzt gerade vorhin mal gegoogelt. Das ist das Atomkraftwerk Leibstadt. Ja, direkt am Rhein und ganz schön nah an Wohngebieten. Also, naja, hoffen wir mal, es hält, sagen wir mal so. Dann ging es durch Laufenburg, auch ein sehr nettes kleines Städtchen. Ich musste an dem Tag dann auch des Öfteren schon auch immer wieder Höhenmeter in Kauf nehmen. Also es ging dann nicht mehr so immer direkt am Rhein weiter, sondern es ging dann schon auch immer mal wieder hoch und wieder runter und so weiter, wie ich das schon öfters beschrieben habe. Irgendwann ging es dann richtig steil nochmal rauf und das ist dann natürlich die Belohnung, weil man dann so von oben auf den Rhein schaut und also richtig so mit Steilabhang. Also das ist dann echt sehr, sehr beeindruckend und habe ich auch nochmal sehr, sehr genossen. Genau, dann ging es wirklich bis Rheinfelden dann doch nochmal auf der Schweizer Seite weiter. Ich hatte dann also doch nochmal den Rhein passiert sozusagen über einer Brücke. Es fing dann leicht zu regnen an und wie gesagt, irgendwie zog sich dann ein wenig die Strecke mit rauf und runter. Und somit sank meine Motivation dann auch an diesem Tag nochmal. Und ich wusste, es sind noch 30 Kilometer bis Basel und ach jö und so weiter. In Rheinfelden passierte mir dann leider doch noch eine blöde Situation mit einem Auto. Ich musste über eine große Straße queren und stand da halt blöd und man kommt dann einfach nicht rüber als Fahrradfahrer. Bis ich dann sah, dass da daneben also in der Nähe ein Zebrastreifen ist und da stand auch schon ein Fußgänger und dann hielten auch die Autos für diesen Fußgänger an und dachte ich, ja komm, dann nutze ich das aus, jetzt haben die Autos angehalten und bin dann so ein bisschen, muss ich gestehen, quer geschossen und schon auch auf diesen Zebrastreifen, war dann sozusagen auf dem Mittelstreifen so da gerade und dann merkte ein Autofahrer eben nicht, dass ich da auch noch komme, weil der natürlich direkt nach dem Fußgänger sofort wieder Gas geben wollte und ich bin eben dem hinterher, dem Fußgänger und er hatte mich halt wirklich nicht gesehen. Das war schon auch mein Fehler, aber er hat mich dann gesehen und hat natürlich dann mega gehupt und dann dachte ich, ja, jetzt ist gut und ich habe ihm gewunken und wollte natürlich noch über den Zebrastreifen weiter auf die andere Straßenseite und er fuhr aber einfach weiter und ich war völlig, oh Gott, und habe dann angehalten, beziehungsweise ich konnte gar nicht anders als dann auf dem Mittelstreifen einfach weiterzufahren und dieser Autofahrer fuhr extra auf mich zu, also so wirklich, als würde er mich jetzt extra anfahren wollen, hat auch wirklich fast meine Fahrradtaschen touchiert und gehupt und dann halt Fenster runtergekurbelt und mich beschimpft. Also es war eine ziemlich brenzliche Situation, weil der mich wirklich bewusst angefahren hat. Also das fand ich schon wirklich super krass. Man kann sich ja mal ärgern, aber man fährt dann nicht trotzdem extra noch den schwächeren Verkehrsteilnehmer, sprich die Radlerin, um. Also ich war echt ziemlich geschockt von dieser Aggressivität. Und die anderen Autofahrer haben dann gehalten und mich erstmal auf die andere Straßenseite gelassen. Ich war wirklich mitten da im Verkehr gestanden. Das war ziemlich heftig. Ja, somit war ich dann erstmal ganz schön geschockt und habe dann an der nächsten Bushaltestelle, es hat auch dann geregnet, also es passte alles wunderbar zur Stimmung. Meine Motivation war dementsprechend dann endgültig im Keller. Und dann saß ich erstmal an der Bushaltestelle und musste mich beruhigen und meine Regensachen anziehen und habe dann auch doch noch was gefäschpert, da mein Brötchen und so. Und habe wirklich kurz überlegt, oh, oder gebe ich heute auf, vielleicht soll es ja heute nicht sein. Ich bin jetzt in Rheinfelden, ich kann hier in Zug steigen bis Basel. jetzt lass mal gut sein mit Radeln, wenn dann auch noch so aggressiver Verkehr ist und Scheiß und so weiter. Aber dann merkte ich so, ach nee, dir tut doch das Radeln auch eigentlich gut, gerade wenn du so einen Stress hattest, dann löst sich das auf dem Fahrrad wieder. Und ja, das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich bin dann bei, ich sag mal, leichten Regen wieder weitergefahren, habe dann eine große Schleife des Rheins missachtet sozusagen und abgekürzt und bin da einfach quer rüber und eben eine Zeit lang nicht am Rhein, sondern einfach quer durch die Orte durch und habe diese Schleife eben, wie gesagt, bin das nicht alles noch geradelt, sonst wäre es noch länger geworden. Und dann war es auch so, dass ich recht schnell in Grenzach-Wielen war und somit war auch Basel nicht mehr weit und bin dann weiter doch noch mal am Rhein entlang bis Basel. Kam dann am Tinguely-Museum vorbei, was ich kenne, waren wir mit Fanja und Finn. Die waren recht begeistert von seiner Kunst. Ja, das sind ja so, der baut ja, also ich war jetzt ganz lang leider nicht mehr da. Ich dachte schon, oh ja, da könntest du eigentlich auch mal wieder hingehen. Ja, ist empfehlenswert. Dann suchte ich mein Hotel, was auch nicht schwer war. Ich war auf der Kleinbasel-Seite. Es gibt also den Stadtteil Kleinbasel und Großbasel. Das ist dann eben ja, eher die Altstadt. Und ich war in Kleinbasel, alles bestens, im Rheinfelder Hof. Ja, und da fand ich dann ein wirklich feines, kleines, modernes, gutes, schönes Zimmer mit einem sehr schönen Bad. Und das tat mir dann echt nochmal sehr gut. Bin dann aber doch eher zügig mit dem Rad noch über die Brücke nach Großbasel gefahren und habe noch ein bisschen Sightseeing gemacht, letztendlich dann das Basler Münster mir genauer angeschaut und ich konnte mich gar nicht daran erinnern, ob ich da jemals schon so richtig bewusst drin war. Das fand ich jetzt echt nochmal dann auch schön, so als letztes Kulturhighlight meiner Radreise nochmal Münster zu besichtigen. Sehr schön sind dort dann die Kreuzgänge, also letztendlich da so ein, ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich auch da ein Kloster mit dabei ist, aber jedenfalls wirklich sehr schöne Kreuzgänge, sowas gefällt mir immer sehr gut. Da war auch echt schöne Stimmung, da spielte eine auf ihrer Steeldrum was in so einem Innenhof, war echt schön. Gegenüber gab es ein nettes, cooles Café, da gab es dann einen Kaffee, also Eiskaffee habe ich mir dann verkniffen, weil es mir einfach zu frisch und kühl war, irgendwie war die Eiskaffeezeit vorbei, zumindest an diesen Tagen, aber ja, sehr lecker. Dann bin ich einfach noch durch die Altstadt weitergeradelt. Man ist ja da wirklich so auf so einer Anhöhe und kann dann auch immer wieder runterschauen auf den Rhein, sehr schön. Hab dann noch das Staatsarchiv entdeckt. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt wieder das Rathaus gesucht, auch auf Google Maps gesehen, aber irgendwie nicht auf Anhieb gefunden und ich muss gestehen, ich war dann echt zu faul, da noch rumzusuchen. Und ich fand dann, wie gesagt, das Gebäude des Staatsarchivs sehr schön, habe da auch noch Fotos mitgeschickt und das hat mir dann als an Kultur gereicht. Ja, dann ging es zurück ins Hotel, klassisch duschen und einfach so ein bisschen noch da ankommen im Zimmer. Dann leider hat mich, obwohl ich ja wirklich so an meinem letzten, vor meinem letzten Abend war und wollte den echt nochmal so für mich und meinem Flow und allem genießen, hat mich leider meine Kollegin Judith etwas rausgerissen, ohne böse Absicht, beziehungsweise eher in guter Absicht hat sie mir eine Nachricht draufgesprochen, was ein Arbeitsthema betraf, und zwar eher so ein ärgerliches, ja, einen Kollegen betreffend und so weiter. Und sie wusste halt, dass ich heute oder morgen ankomme und dachte halt, dann ist ja auch, dann kann ich sie auch kontaktieren arbeitstechnisch, aber das war nicht so gut. Ich habe natürlich dann schon darauf reagiert, aber war dann ziemlich stolz, dass ich gemerkt habe, nein, also sie hatte auch erwartet, dass ich dann jetzt ein Gespräch mit dem Kollegen führe und so weiter, aber und mit dem Vorstand und ich weiß nicht was. Aber da war ich dann ganz stolz auf mich, weil mir das ja immer sehr schwer fällt, zu sagen, nein, stopp, ich bin noch bis 5. September in meiner Auszeit und ich bin derzeit einfach für sowas nicht ansprechbar. Und ich habe alle meine Vertretungen gut geregelt. Es gibt eine Bereichsvorständin, es gibt sie als Gruppenleiterin, die das mittragen kann und notfalls auch unseren Chef und so weiter. Also es gibt da andere Menschen, die das mitklären können. Und habe ihr dann recht klar gesagt, nein, ich möchte jetzt kein Gespräch mit dem Kollegen führen. Ich bin wirklich noch weg, auch wenn ich mal jetzt kurz immer wieder in Freiburg bin, bin ich einfach weiter in meinem Urlaub, in meiner Auszeit, die ich mir ja auch lang erarbeitet und erkämpft habe. Ja, und das hat sie dann natürlich auch total verstanden. Aber es war für mich schon eher so ein Rausreißen aus meinem Schlussflow, war dann auch erst etwas genervt und frustriert. Aber ja, das Essen im Hotelrestaurant hat es dann wieder ein bisschen rausgerissen. Ich habe dann nämlich richtig leckere Schweizer Rösti gegessen, was ich echt sehr, sehr liebe und gedacht habe, wenn ich jetzt nochmal in der Schweiz bin an dem Abend, muss ich unbedingt Rösti essen. Und die haben mich dann versöhnt. Und danach gab es tatsächlich den, finde ich, sehr tollen Film 25 km/h im Fernsehen. Und der passte auch noch total gut. Ich kannte den schon, ich habe den schon zweimal gesehen, weil ich den echt wunderbar finde. Aber der passte natürlich zu meiner Stimmung, denn die beiden Jungs da, die beiden Brüder, gehen ja auch, es ist einfach ein Roadmovie und cruisen da mit ihrem Mofa quer durch Deutschland. Also es passte zu dem, ja, dass ich ja eben auch unterwegs war und die beiden eben auch sehr, sehr witzig und sehr, sehr schön und sehr passend für mich. Ja, nun war mein allerletzter Radlreisetag angebrochen. Der 40. Radeltag übrigens. Ich habe es dann einfach mal irgendwann durchgezählt, wie viele Tage war ich denn auf dem Fahrrad. Und ja, habe es jetzt nicht gezählt, wie viele Tage ich nicht auf dem Fahrrad war auf meiner Reise. Das war halt immer, wenn wir in Städten oder ich in Städten war, wo ich länger bleiben wollte oder am Bodensee. Aber es waren dann trotzdem auch 40 Radeltage, glatte. Letztendlich also fast knapp 6 Wochen und ich war eben auch von den 8 Wochen 6 Wochen allein und eben 2, wie ihr wisst, mit Roland und noch einen Tag mit Judith und so. Aber ja, mein 40. Radeltag war angebrochen. Ich hatte mich dafür entschieden, also ja, wieder mal die Entscheidung Frühstück, dass ich nicht im Hotel frühstücke, denn es hätte 18 Franken gekostet und bekanntlichermaßen, ich schaffe gar nicht so viel, dachte nein, ich radel dann doch mal lieber rüber nach Deutschland, nach Friedlingen, weil am Rhein, also da schon noch Grenzgebiet, hatte mir da auch ein Bäcker ausgeguckt. Letztendlich war das dann im Rhein-Center, jetzt nicht so wahnsinns schnucklig, aber ganz okay und habe da beim Bäcker einfach ganz einfach gefrühstückt. Und bin dann um ja kurz vor 10 von Weil am Rhein losgeradelt. Dort gibt es die Dreiländerbrücke, die kannte ich auch noch nicht. Die geht nämlich dann nach Frankreich rüber. Und somit habe ich dann kurz überlegt, Mensch, eigentlich könntest du ja jetzt noch über diese Brücke radeln, dann bist du in Frankreich und dann hättest du 6 Länder bereist. Aber das fand ich dann ein bisschen, naja, nur für die Kosmetik muss ich da jetzt nicht rüberradeln. Bin ja noch bald jetzt in Frankreich mit Roland. Also nein, ich beließ es bei der 5-Länder-Tour und habe nach Frankreich rüber geguckt und die Brücke kurz fotografiert und bewundert. Und dann ging es aber wirklich weiter und zwar wieder mal wirklich schön am Rhein, oft so auf Dämmen und ja, viel so auf eher wassergebundener Decke, also so Schotterweg sozusagen, aber fester Schotterweg. Durch den vielen Regen von den Tagen davor und auch an dem Tag hat es übrigens in Basel morgens ziemlich geregnet, als ich losfuhr. Das war nicht so toll, weil was wirklich nicht so gut ist, ist, wenn ich mit meinem Handy navigiere und das musste ich, um aus Basel wieder richtig rauszufinden, ist natürlich das Handy nicht so das tollste Navigationsgerät, wenn es regnet. Dann musste ich das immer wieder einstecken und das ist noch ausbaufähig. Also die Überlegung ist jetzt schon, ob ich nicht doch auch so ein Garmin, also irgendein, wirklich so ein Radl-Navigationsgerät mir mal irgendwann zulege, beziehungsweise Roland überlegt es auch, müssen wir mal gucken. Sandy hat man halt immer dabei, aber man hat mit dem Akku irgendwann Probleme und eben mit direkter Sonnenbestrahlung den ganzen Tag. Das war natürlich auch vor allem da in Ungarn oder auch schon in Österreich nicht so optimal für mein Handy und nass werden sollte es eben auch nicht auf Dauer. Also das dafür, da hat es dann schon so seine Grenzen. Aber ja, es hat dann auch aufgehört zu regnen und wie gesagt, ich bin dann viel so auf so Schotterwegen entlang gefahren, aber direkt am Rhein. Jedoch war das dann schon auch alles ganz schön dreckig und Schmodder und Spritz und Kiesel. Also mein Fahrrad sah dann am Schluss noch mal so richtig, richtig eingedreckt aus und ich selber auch bis zu den Beinen hoch voll bespritzt. Aber egal. Ich bin dann an den sehr schönen Isteiner Schwellen vorbeigefahren. Die kenne ich auch von Michaela, die mir das mal als Badestelle auch empfohlen hat oder als Ausflugsort. Ich kannte den Isteiner Klotz, da war ich mal wandern mit Freunden. Die Isteiner Schwellen, waren aber auch natürlich sehr, also man sah die gar nicht so richtig, weil einfach gerade überall sehr, sehr viel Wasser ist, Hochwasser ist. Also das sieht sonst, glaube ich, anders aus. Aber trotzdem echt eine schöne Stelle. Ich hatte noch versucht, zwei Schwäne zu fotografieren, die so von so einem Seitenarm da rein rauschten. Aber die waren dann so schnell, dass ich sie nicht mehr so richtig erwischt habe. Dann ging es alles immer weiter am Rhein, Bad Bellingen touchiert sozusagen bis nach Neuenburg. Und in Neuenburg ging es dann weg vom Rhein. Da war dann auch irgendwie Baustelle, da konnte man auch nicht mehr weiterfahren am Rhein. Und ich wollte dann rüber Richtung Heitersheim. Dann ging es weiter Richtung Bad Krozingen. Und kurz vor Bad Krozingen rief mich dann Fanja an, überraschenderweise. Ich bin dann auch dran gegangen, weil ich dachte, ja, mal gucken, was sie will. Und die sagte, ja, sie ist gerade im Vauban und wann ich denn ankäme. Und dann habe ich gesagt, na, müsste noch so eine Stunde sein, aber dann bin ich da. Und das fand sie dann cool und ich fand es natürlich auch total cool zu wissen, sie empfängt mich da dann, wenn ich ankomme. Dann ist sie noch zu meiner Mutter, also zu ihrer Omi, ins Augustinum. Dann hat die sich natürlich auch noch gefreut, Besuch von Fanja zu bekommen, von ihrer Enkelin. Und ich bin dann schon ziemlich reingetreten, habe dann nochmal richtig Endspurt gestrampelt, einfach über... Ich sage jetzt mal über Stock und Stein, nein, einfach über die bekannten Orte, Bad Krozingen und dann Schallstadt und dann letztendlich St. Georgen. Genau, in St. Georgen bin ich dann eher halb winkenderweise am Friedhof von Finn sozusagen vorbeigeradelt. Das wäre natürlich auch noch total schön gewesen, da noch Stopp zu machen. Aber da Fanja ja wartete, dachte ich, hat die natürlich Vorrang. Und ich werde jetzt dann heute mal zu seinem Grab gehen und gucken, ob alles gut ist. Wovon ich ausgehe, ja, bin dann weiter gerauscht und dann haben wir uns am Five Senses an einem Café getroffen. Jedoch hat es dann da so krass angefangen zu regnen, dass auch Fanja schon sehr nass ankam. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir doch lieber zu mir. Ich werde schon irgendwie was haben zum Essen und einen Kaffee und so weiter. Und dann trocknen wir uns lieber hier bei mir zu Hause. Also musste ich auch hier gar nicht alleine ankommen in der Wohnung. Das war dann irgendwie doch ganz schön. Ja, und wie ich schon mal gesagt habe, es war echt witzig, die ersten zwei Tage über den Schwarzwald hat mich der Regen begleitet und eben die letzten drei Tage und ich kam nass hier an und bin nass gestartet. Und dazwischen war ich, wie gesagt, ihr könnt es euch nicht vorstellen, nur trocken, immer super, super Wetter, teilweise ja zu heiß, wie ihr wisst, aber besser fand ich als Regen- oder Gewittertage. Ja, dann war das natürlich mit Fanja doch länger. Wir haben dann wirklich richtig lang gequatscht, 3 Stunden. Sie hat auch von ihrer Reise jetzt erzählt. Das Witzige ist ja, dass sie jetzt in einer Woche oder was, in 1-2 Wochen auch mit dem Fahrrad mit ihrem Freund Noah startet, auf wirklich richtig große Radreise auch. Das ist, sage ich mal, jetzt ein Stück weit Zufall. Die hatten auch schon sehr lang diese Idee. Noah ist auch ein begeisterter Radfahrer. Fanja hat inzwischen auch ein richtig gutes Fahrrad und tolle Fahrradtaschen und alles. Und ja, die wollen gen Osten, beziehungsweise eigentlich hatten sie auch erst überlegt, die Donau entlang zu radeln. Aber ja, von meinen Erzählungen jetzt auch von Ungarn waren sie so ein bisschen abgeturnt. Und irgendwie wollen sie jetzt anders. Die wollen irgendwie doch so Voralpenland radeln, da bis Königssee und irgendwie dann nach Slowenien, Kroatien und so weiter. Mal schauen. Also spannend, das ist echt witzig, dass wir jetzt etwas Ähnliches tun. Das ist wirklich Zufall. Ja, und es war wirklich einfach wunderbar, sie zu sehen und so mit ihr zu quatschen. Und am Abend, nachdem ich dann geduscht war und dann ein bisschen durchgeatmet habe und von ihr erstmal wieder verabschiedet habe, habe ich dann noch mich mit meiner Mutter getroffen, mit Mami. Im Augustinum hatte sie vorgeschlagen, dass wir dort essen gehen, nicht wie so oft im Süden, sage ich mal. Und sie hat ja da ihr Essen auch immer bestellt und konnte das auf den Abend verlegen und meins dazu bestellen. Und ja, da saß man an einem kleinen eigenen Tisch und haben wirklich sehr lecker gegessen. Muss echt sagen, super Küche mit Salat und Nachspeise und eigentlich noch Suppe und alles wunderbar, sehr lecker. Ja, und dann sind wir einfach noch kurz in ihre Wohnung. Ich habe ihre ganzen neuen Gardinen und Markisen und alles bewundert, was ich alles noch nicht kannte. Und dann hat sie mir noch von dem Gedicht von Finn erzählt. Die hatten einen oder haben immer mal so einen Gedichtsvortragsabend im Augustinum. Und da hat sich meine Mutter dazu entschieden, eins ihrer Lieblingsgedichte von Finn. Er hat 2 geschrieben oder jedenfalls 2, von denen wir so konkret wissen. Das werde ich euch auch am Schluss vorlesen, weil ich das wirklich einen total schönen Abschluss auch für meine Reise fand. Das heißt, in diesem Augenblick. Ja, und sie hat dann von diesem Vortragsabend erzählt und wie berührt die Menschen dort waren dann von dem Gedicht. Finn war zu der Zeit, als er das geschrieben hat, 10 Jahre alt in der 5. Klasse. Ja, und das war dann nochmal echt berührend, habe aber dann so ein bisschen runtergeschluckt und nicht mega losgeweint, sondern war einfach nur dankbar, auch dass Mami das so da in die Welt getragen hat, vor ihren Leutchen das vorgelesen hat. Sehr, sehr schön und einfach, ich freue mich auch für sie weiterhin sehr, dass sie da im Augustinum so toll ankommt und so aktiv ist und ja, echt sehr, sehr schön. Jetzt komme ich zu meinem Fazit meiner ganzen Radreise. Ich versuche es mal irgendwie zusammenzufassen nochmal. Ich bin sehr, sehr dankbar, überhaupt diese Reise gemacht zu haben. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die ganze Zeit gesund geblieben bin, also wirklich gar nichts war. Ist für mich nicht immer so selbstverständlich auf Reisen. Ich bin sehr dankbar, dass mein Rad mich es gehalten hat und wirklich überhaupt keinen Platten bekommen hat, keinen Speichenbruch und so weiter. Habe ich ja auch schon mal gesagt, aber als Fazit nochmal. Ich gesund, Rad gesund, Wetter supi, mir wurde nichts gestohlen. Ich habe nur meine Living Guard Maske verloren, nicht so schlimm. Keine Wertpapiere oder irgendwas verloren, wunderbar. Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich. Besonders dieses alleine so lang unterwegs gewesen zu sein. Ich habe, wie gesagt, bin 40 Tage geradelt, was für mich immer selbstverständlicher wurde und die Distanzen wurden auch immer leichter irgendwie. Also jetzt auch am Schluss diese 70 oder 80 Kilometer habe ich danach nicht so arg gemerkt. Das war echt, das ist dann eher so eine mentale Sache, ja, wie lang jetzt noch oder so, aber jetzt körperlich alles in Ordnung. Ich bin letztendlich 2540 Kilometer geradelt, auch nicht so ganz wenig, aber das war, wie gesagt, nicht mein Hauptziel oder Ansporn, wie lange ich jetzt und wie viel ich radel, sondern wirklich dieses Unterwegssein. Ich war, wie gesagt, 6 Wochen wirklich alleine und so richtig alleine. Also ihr habt es ja mitbekommen, ich hatte wirklich fast überhaupt gar keine Kontakte, außer eher 2 nicht so tolle rechte Querdenker und so weiter und Verschwörungstheoretiker. Aber auch das war eine Erfahrung und ich konnte mich damit auch nochmal auseinandersetzen. Ich habe an mir erfahren, dass ich sowas wirklich kann, dass ich alleine sein kann, dass ich für mich sorgen kann. Und das Ganze eben denkend, fühlend, radelnd, alleine spielend, die Landschaft und die Kultur bestaunend. Also es hat mir echt immer wieder Spaß gemacht, auch die ganzen Städte und Orte zu erkunden, wenn auch oft nur so stippvisitenmäßig, aber richtig tolle Mischung. Ja, ich werde vermutlich nie wieder so lange am Stück allein sein, aber ich meine, sag niemals nie, aber so wirklich so alleine, wie ich es jetzt dort war, schätze ich mal, wird es zumindest jetzt eine lange Zeit nicht sein. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Ich freue mich jetzt extrem wieder auf meine sozialen Kontakte, auf meine Lieben, auf Roland, darüber, dass ich jetzt schon meine Tochter und meine Mutter getroffen habe und weiter treffen werde und sehen werde. Meine Freunde, ihr natürlich alle. Das ist schon ganz, ganz viel wert und das habe ich einfach auf der Reise und auch nochmal sehr wertschätzen gelernt, dass ich so in so einem sozialen Netzwerk leben darf und ja, wir sind einfach soziale Wesen, die Kommunikation und Kontakt brauchen und trotzdem war es für mich gut, wirklich da auch mal aus dem Ganzen auszusteigen und absolut bei mir zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich sowas mal immer wieder in kleinen Etappen mache, mal vielleicht eine Woche allein unterwegs sein oder so. Aber vielleicht ja, wenn ich dann mit der Rente beginne oder so, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also mir tut sowas schon zwischendrin gut, aber ich denke nicht mehr so lange am Stück. Es gab schon ja, wie ihr mitbekommen habt, auch echte emotionale Durststrecken und auch Zweifel an dem Ganzen. Aber wie gesagt, ich bereue nichts. Ungarn war jetzt für mich als Reiseland nicht so wahnsinnig beeindruckend, muss ich zugeben. Also die Orte an sich schon. Und wie gesagt, ich kann auch weiterhin die Stadt Pécs, in der ich ja dann nicht mehr war, empfehlen, wo Finn war. Das ist echt ein sehr schönes Städtchen. Und wie gesagt, Budapest auf jeden Fall eine Reise wert. Aber so mit dem Fahrrad unterwegs sein, allein unterwegs sein in so einem Land, was wirklich ehrlich gesagt spürbar nicht sehr offen für fremde Menschen ist, muss man es mal so vorsichtig sagen. Das habe ich schon auch immer wieder gespürt. Ja, hat nicht so ganz gut bei mir abgeschnitten. Ich war sehr dankbar dafür, auch wenn es wirklich sehr, sehr schwere Tage waren, dass ich nochmal am Sterbeort von Finn war, wenn es der war, aber letztendlich an dem Ort. Das war wirklich sehr, sehr gut und ja, ich habe richtig das Gefühl, nochmal irgendwie heilsam, wenn man so will. Also es war wirklich sehr gut, dort nochmal gewesen zu sein. Ich denke, ich werde nicht mehr nochmal dahin fahren. Auch Budapest wird mich länger nicht mehr sehen. Aber so war es jetzt nach 6 Jahren sehr, sehr gut. Somit will ich mich jetzt von euch verabschieden, zumindest hier im Podcast, sondern lieber euch dann jetzt auch bald wieder live treffen und sehen und natürlich auch nochmal quatschen und austauschen und hören, was ihr so in der Zeit erlebt habt. Und ich kann natürlich auch noch Anekdoten zum Besten geben, wenn sie mir noch einfallen. Wünsche euch wirklich einen wunderbaren Sommer, dass er vielleicht jetzt etwas noch trockener verläuft, der August und September. Vielleicht bringe ich ja jetzt ein wenig weniger Regen mit, ich weiß es nicht. Und vor allem möchte ich natürlich Christian danken für seine Bereitschaft und für sein Engagement, mir diesen Podcast möglich gemacht zu haben. War jetzt für mich wirklich ein ganz tolles Medium und wie ich ja von euch auch erfahren habe, auch für euch sehr schön zu hören, auch mit den Fotos und so weiter. Ich weiß, es sind ein bisschen viele, aber mir fiel es echt immer schwer, dann auszuwählen. Und ja, kann man ja so durchklicken, denke ich mal. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an Christian für seine Mühe und für diese Idee. Und zum Schluss möchte ich jetzt, wie schon angekündigt, eben gerne das Gedicht noch von Finn vorlesen, weil mich das gestern wirklich auch nochmal sehr berührt hat und ich es wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gelesen habe und mich meine Mutter, Mami, Heidi nochmal darauf gebracht hat. Und ich finde, irgendwie ein Stück weit passt es auch zu meiner Reise. Danach, nach diesem Gedicht, möchte ich noch abschließend dann einen Spruch von mir geben, dann wirklich abschließend, den auch Finn in seinem Vlog reingeschrieben hat. Also da bin ich jetzt so ein bisschen am Klauen und er hat es aber auch geklaut. Und zwar hat er es von Jean-Paul geklaut aus dem 14. Jahrhundert, glaube ich. Und damit werde ich mich dann nochmal ohne Kommentar von euch nun jetzt verabschieden. Macht's alle gut und ich freue mich, euch alle bald wiederzusehen oder zu hören am Telefon oder per Mail im Kontakt zu sein. Ich bin aber noch, jetzt doch nochmal nachgeschoben, im August nochmal öfters weg. Ich bin jetzt eine Woche ungefähr da, erst noch bei Roland zum Geburtstag und dann eine Woche hier. Dann eine Woche in Ornon mit Roland zum Zelturlaub und Kanu und Klettern. Hoffen mal, dass das Wetter hält. Das ist nämlich im Jura in der Franche-Comté sehr, sehr schön. Dann bin ich wieder ein bisschen hier und dann werde ich noch über Hamburg eine Freundin besuchen und dann noch eine Woche auf Hiddensee entspannen mit Angelika, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Das ist dann letztendlich wirklich mein Abschluss meiner Auszeit und dann geht's am 6. September wieder in den richtigen Alltag. Also macht's gut. Ich möchte euch, wie gesagt, nur noch das Gedicht vorlesen. In diesem Augenblick. In diesem Augenblick könnte ein Vulkan ausbrechen. In diesem Augenblick könnte Papst Benedikt sprechen. In diesem Augenblick könnte ein Foto von ihm gemacht werden, denn er wünscht vielleicht den Frieden auf Erden. In diesem Augenblick könnte Klinsmann am Strande liegen oder gerade nach Deutschland fliegen. In diesem Augenblick könnte ein UFO landen oder eine Flaschenpost stranden. In diesem Augenblick könnte die Queen aufwachen. In diesem Augenblick könnte Herr Busch lachen. In diesem Augenblick verliert der SC Freiburg vielleicht bitter, doch wahrscheinlich nur wegen einem Gewitter. In diesem Augenblick könnte ein Blatt vom Baume fallen oder ein Skinhead die Fäuste ballen. In diesem Augenblick könnten alle frieren. In diesem Augenblick könnte alles passieren. An jedem Ort, jedes Wort, Sekunde oder Stunde, Minute oder Jahr, eins ist klar, egal ob gesprochen oder geschrieben, ein Augenblick ist immer verschieden. Finn, 10 Jahre alt. Und abschließend von Jean-Paul und auch irgendwie von Finn und von mir. Nur das Reisen ist Leben, wie umgekehrt Leben Reisen ist.